Lektion 7 Grundtext. Mahlzeit. Guten Appetit. Viel Vergnügen. Danke sehr. Herr Riedler, brechen Sie bitte den Sekt an. Herr Müller, darf ich bitten? Schenken Sie bitte Cognac ein. Mit Vergnügen. Ich habe einen Toast. Trinken wir auf das Wohl unseres geehrten Herrn Riedler. Auf Ihre Erfolge. Stoßen wir auf Ihre Gesundheit an. Prosit! Danke, meine Freunde, ebenfalls. Sie machen mich verwirrt. Greifen Sie bitte zu. Wie schmeckt es Ihnen, Frau Huber? Dieses Gericht schmeckt nach mir. Aber wenn man solche Leckerbissen jeden Tag isst, ich bin es nicht gewohnt. Ja, mir ist ein deutsches Sprichwort ungelegen eingefallen. Man isst, was man isst. Mir auch. Die Gewohnheit wird zur zweiten Natur. Es ist ziemlich teuer, jeden Tag in einem Restaurant zu speisen. Bestimmt. Ich möchte nicht mich daran gewöhnen. Obendrein mir das angewöhnen. Lektion 7, Szene 2. Viel billiger geht es in unserer Mensa oder in einem Schnellimbiss. Obwohl man dort immer eine Weile anstehen muss. Ich esse häufig zu Mittag in einem Café neben meinem Haus. Das spart mein Geld, meine Zeit. Und Ihre Lebensmittel? Ja. Ich esse außer Haus auch ziemlich oft. Aber ich mache das nicht freiwillig. Das hängt von meiner Tätigkeit ab. Herr Riedler, wie steht es in diesem Restaurant mit den Preisen? Sie sollen sich keine Sorgen darüber machen. Erstens sind die Preise hier erschwinglich und zweitens bin ich heute bei Kasse. Herr Riedler, sind Sie Stammgast in diesem Restaurant? Nein, ich bin Anhänger der Hausmannkost. Gewöhnlich frühstücke ich zu Hause. Zum Frühstück esse ich zwei weiche Eier und ein paar belegte Brötchen mit Butter, Wurst oder Käse. Ich trinke schwarzen oder löslichen Kaffee, je nachdem. Für mich spielt das keine Rolle. Zur Abwechslung kann ich natürlich eine Tasse Tee trinken. Und ich trinke immer Tee, nach Möglichkeit mit Zitrone. Ich bevorzuge Spiegeleier. Harte Eier schaden dem Magen. Und Rührei sieht nicht besonders ästhetisch aus. Lektion 7, Szene 3. Herr Müller, wie viele Mahlzeiten pro Tag haben gewöhnlich die Deutschen? In der Regel 3 Mahlzeiten. Das sind das Frühstück, das Mittagessen und das Abendbrot. Das Frühstück haben wir schon erwähnt. Und was isst man in Deutschland zu Mittag? Ganz wie in Ihrer Heimat. Zuerst isst man einen Teller Suppe, dann folgt Fleisch oder Fisch mit Soße, Gemüse oder Kartoffeln. Und was das Abendbrot betrifft? Beim Abendbrot isst man oft kalt. Das kann Sülze oder Brot mit Wurst, Käse, Schinken sein. Gern isst man Bockwürste oder Würstchen mit Senf und grünen Erbsen. Das mag ich. Und ein helles dabei. Nichts geht mir über Bier. Das ist sehr schmackhaft und bekömmlich. Aber nicht besonders köstlich. Und doch höchst populär. Apropos das Wort populär, erinnerte mich an eine bekannte Anekdote. Einmal kommt der populäre französische Dichter Dumas in eine deutsche Stadt. Er hat die Absicht, ein bisschen spazieren zu gehen. Aber das Wetter wird plötzlich schlecht, es beginnt zu regnen. Der Regen will nicht aufhören und Dumas beschließt, das Unwetter in einem Gasthaus abzuwarten. Dumas will Pilze bestellen, kann aber leider nicht Deutsch. Da zeichnet er auf einem Blatt Papier einen Pilz. Der Ober nickt ihm verständnisvoll zu und geht fort. Ungeduldig wartet Dumas auf seine Pilze. Der Ober kehrt in einigen Minuten zurück. In der Hand hält er einen großen Regenschirm. Lektion 7, Szene 4. Eine belehrende Geschichte, finden Sie nicht? Ohne Zweifel. Aber die Zeit vergeht wie im Fluge. Unser Abendessen geht zu Ende. Ich meine, dass unser Fest gut gelungen ist. Ich bin satt wie nie zuvor. Aber wie bekannt, zu satt macht matt. Ich stimme mit Ihnen überein. Wenn's am besten schmeckt, soll man aufhören. Ich habe Angst, dass ich jetzt zunehme. Ab morgen halte ich Diät. Aber Frau Huber, um Gottes Willen, gehen Sie bitte mit sich nicht so hart um. Sie sehen glänzend aus. Oh, Sie schmeicheln mir. Mit keinem Wort. Herr Ober, wir möchten bezahlen. Zusammen oder getrennt? Rechnen Sie bitte alles zusammen. Was sind wir schuldig? Das macht 98 Mark 50 Pfennig. Hier bitte 2,50 Markscheine. Haben Sie kein Kleingeld? Behalten Sie den Rest. Vielen Dank. Danke für Sie. Alles hat sehr gut geschmeckt. Auf Wiedersehen. Kommen Sie wieder. Auf Wiedersehen.